Transparenz für die Ohren. Wer möchte heute Protokoll schreiben? Wer macht Leitung? Dann kann ich gerne Leitung machen, wenn einer Protokoll macht. Ja, ich mache mal mit Protokoll, habe aber wie gesagt noch Telefonat vor mir gerade. Also insofern... Ist okay. Ich helfe ein bisschen. Super. Dann begrüße ich euch alle 28.04. 21.17 Uhr zur Sitzung der AGÖA. Ich sehe, ihr seid zahlreich erschienen. Gäste haben wir heute keine. Die Tagesordnung wird genehmigt, steht da. Sehen wir das so? Ist das so? Ja. Okay. Genehmigung des letzten Protokolls. Ich höre keinen Widerspruch, also ist das auch genehmigt. Mitglieder zu oder Abgänge? Auch nicht. Bericht aus der Fraktion, der Jens hat das heute Nachmittag reingeschickt. Die Plenarübersicht für die nächsten Sitzungen. Habt ihr das schon mal reingeguckt? Noch nicht, ne? Ich habe in den Bundespads gesehen, es wird darauf aufbauend auf der Spionage und der BND-Geschichte wohl eine Bundes-PM jetzt geben. Die haben das auf die aktuelle Stunde aufgesetzt, das wird da auch drin zitiert. Also die haben davon was übernommen. Dann brauchen wir in das Thema eigentlich nicht reingehen. Ja. Ist das Erste, oder? Ja, ich meine schon, das hätten die da reingesetzt. Ich guck mal eben ins Pad. Obwohl ich mir da vorbehalten würde, morgen im Laufe des Tages mal, wenn ich das nach 10 Uhr irgendwie verfolgen kann, je nachdem, wie die Landesregierung sich da äußert, würde ich das eventuell mit einer Pressemitteilung kommentieren. Ja, okay, das können wir machen. Also wie gesagt, der Bund hat das aufgenommen. Die Überschrift ist schon drin, auf die aktuelle Stunde bezogen. Können wir gerne machen dann morgen. Was heißt, der Bund hat das übernommen? Ich bin ja in dem Bundespad, wir haben uns ja nach Weimar alle gegenseitig unsere Zugänge, sag ich jetzt mal, gegeben und da kann ich das sehen, dass die schon angelegt haben, die Bundes-PM. Du meinst in der SG-Presse genau. Umgebung. Ja, genau. Ja, da bin ich ja auch, habe ich auch einen Account, warte mal eben. Du meinst auf BND-Affäre aktuelle Stunde Schindler. Genau. Was heißt denn Schindler? Der heißt so. Ach so. Ach, der BND-Chef. Jo. Ja, genau. Der sitzt aber in Berlin, ne? Ja, das, das ist in der Hinsicht nichts Direktes für uns. Also wir könnten natürlich eine PM machen, wenn die das, je nachdem wie das ausgegangen ist im Landtag, dann das könnten wir natürlich tun. Dann entweder die haben uns nicht verstanden, die sind alle doof, oder wie auch immer die dann aussehen würde. Warte mal, der Sitz, also der BND hat den Sitz in Pullach. Ich gucke halt, ob es irgendwelche BND-Gebäude in Nordrhein-Westfalen noch gibt. Müsste es auf jeden Fall. Brühl. In Brühl gibt es einen Ausbildungsort. Laufbahnausbildung beim BND. Ausbildungsort Pullach, Berlin und Brühl. Ich habe das mal unter Presse offene geplante PMs eingetragen. PM zur BND-Affäre, aktuelle Stunde im Landtag, Ergebnis. Wann würdest du die dann machen? Ich denke mal morgen im Laufe des Nachmittags. Also ich habe um 12 Uhr einen Termin in Essen. Da bin ich dann um 3, 4 Uhr wieder zurück und dann könnte ich das machen. Also ich könnte von 4 bis 5:30 irgendwie was machen. Ich habe abends einen Termin in Gerresheim. Da kann ich dann nichts mehr machen. Da habe ich keinen Rechner. Okay. Aber wenn wir das nachmittags machen, geht das. Also ich kann es leider tagsüber nicht verfolgen, aber je nachdem, wenn ihr was schreibt oder so, mal eine DM, weil nachmittags kann es gut sein, dass ich auch ins Pad zumindest könnte, um mit rüber zu schauen oder so. Ja, prima. Also ich war ja heute im Landtag, unter anderem um Joachim und noch ein paar Leuten mein Beileid auszusprechen. Dementsprechend gedrückt war die Stimmung, aber ich habe mit Grumpy geredet und habe ihn gebeten, wenn da irgendwas Relevantes kommen sollte, dass ich es besser fände, wenn das nicht die Fraktion mit einer PM kommentiert, sondern der Landesverband. Und der wird dann wahrscheinlich auch den Ingo anspitzen, dass der vielleicht schon mal ein Statement vorschreibt, dass wir nicht mehr so viel Arbeit haben. Also dass der da so ein bisschen bisschen uns inhaltlich auf dem Laufenden hält, beziehungsweise, ja, ich denke mal, der schreibt ein Pad vor und Grumpy ruft mich dann nochmal an und sagt mir, was passiert ist. Ja, das ist doch klasse, das ist gut. Können wir das halt noch zurecht formulieren. Das finde ich gut. Gibt es dann oben noch was bei den Fraktionsthemen, wo wir noch drüber sprechen sollten? Oder sollen wir weitermachen? Ja, Kombination um 13.45 Uhr kommt ja dann digitaler Widerstand, Vorratsdatenspeicherung. Ja. Ne, das ist auch nicht ganz uninteressant. Und dann kommt noch die Abschaffung der Abschiebungshaft. Ja, das ist auch nicht so schlecht. Und danach um 18.45 Uhr kommt ein gemeinsamer Antrag mit Chancengleichheit für Schüler und Schülerinnen. Also wie gesagt, wenn wir was schreiben, müssten wir das nachmittags machen. Abends bin ich nicht da, da bin ich bei einem Vortrag. Mhm. Und zwar bei der Alternativ-GEMA. Bei der C3S? Wo denn? Ja. Hier in Gerresheim? Ja, genau. Ach, Mist. Und ich kann nicht, weil meine Freundin unterwegs ist. Und ich muss auf die Kleine aufpassen. Ja, ich der Werner hält den. Ich habe ihn eben angerufen. Wir haben uns verabredet. Ich werde mir das anhören, werde mit ihm mal sprechen und mal gucken, was wir mit den C3S-Leuten sonst so, ob wir mit denen irgendwie was machen können. Ja, wie gesagt, ne, also Gastbeitrag auf jeden Fall über diese neue Software, die die da gemacht haben. Ja. Also können Sie gerne mal berichten und schreiben und Bilder und keine Ahnung, Screenshots oder so. Ja, ich spreche einfach mal mit denen. Mhm, grüß den mal. Ist das der Mike oder? Nein, das ist der Werner Koch. Ah ja, stimmt. Der ist bei 3CS, okay. Nee, der muss da einen Vortrag halten. Ah, cool. Oh Mann, da wäre ich gerne dabei. Da kann ich die Mia schlecht mitnehmen. Ja, wir machen ja sicher öfter noch mal irgendwas, auch beim CCC oder so, da kannst du ja einfach mal mitkommen. Sollen wir dann weitermachen? Ja. Dann haben wir BM-Block erledigt. Ich fange mal einfach vom Datum her oben an. Wir hatten ein Video von Bernd Pirat, das hat er mir gestern kurz zugeschickt und hat gesagt, ob ich das draufsetzen wollte. Ein Interview mit der Moni zum offenen Ganztag, das habe ich dann reingeschoben. Dann haben wir ja gestern Nachmittag den Kondolenzbeitrag zum Tod von Harald Wiese geschrieben. Und vorher hatten wir am 23. den Blogbeitrag von Daniel Düngel zu Familienpolitik 2.0. Wir hatten sonst seit dem LPT da nicht so wahnsinnig viel gemacht. Wir haben eher so ein paar Sachen vorbereitet. Dann würde ich weitergehen. Offene geplante PMs. Dann hatten wir eben eingetragen PM zur BND-Affäre, je nach Verlauf. Alles klar, dann machen wir das. Auf der Weimarer Pressetagung habe ich mich mit der Christiane vom Schloss unterhalten, die ja für Hartz IV schon was für uns geschrieben hat und die das Interview mit der Moni gemacht hat und wo wir gerade aktuell im Interview mit der Simone dran sind, was fast fertig ist. Und wir haben uns darüber unterhalten, die Christiane sagte, sie würde gerne was über die Flüchtlingsgeschichte im Augenblick machen. Und wir haben dann darüber gesprochen, ob wir dann nicht vielleicht eine Serie machen. Ich habe das hier mal reingeschrieben und wir würden den Frank Herrmann und die Leonie bitten, dass sie uns da unterstützen. Und dann gedacht hatten wir so an 5 Beiträge, wie man das so aufbauen kann. Falls ihr da irgendwie noch ein paar gute Ideen habt, dann können wir das sicher noch einbauen, weil das projektieren wir gerade, da sind wir noch nicht so richtig im Detail. Gibt es da irgendwie noch Anmerkungen zu? Also da können wir gerne an den einen oder anderen Teilen auch überall mitschreiben. Ne? Also das muss nicht nur ein Autor machen. So, dann Pressemitteilung, Blogbeitrag zum 1. Mai. Für Düsseldorf hatte ich einen Text reingeschrieben. Es wäre natürlich gut, wenn wir das für NRW auch noch machen würden. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir den aufhängen würden. Gibt es da einen Vorschlag so mit Geschichte oder wie Piraten dazu stehen oder so? Was meint ihr? Ich würde den Toso mal anhauen. Ja? Ja, weil Tag der Arbeit, der macht ja Arbeit und Soziales. Alles klar, dann schreibe ich ihm gleich eine DM. Das ist eine gute Idee. Dann hatten wir hier drin stehen Migration, Asyl, Mittelmeer von Leonie. Da ist jetzt die Frage, ob sie das dann weiterschreiben will, wenn wir die Serie machen oder nicht. Da werde ich sie fragen. Sie hat heute auf jeden Fall kurz in der DM geschrieben, dass sie das mit der Serie interessant findet. Ich spreche sie einfach nochmal an. Als nächstes Thema hatten wir das mobile Büro Cast. Da gibt es ja schon Pressebeiträge und so weiter. Ich hatte die Mia-Prophetin gebeten, ob sie da vielleicht was machen kann. Bisher hat sie noch keine Zeit gehabt. Das gleiche gilt für das Interview mit der Britta. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen und Britta war auch auf dem LPT und sprach mich daraufhin nochmal an. Ich habe ihr gesagt, dass die Mia-Prophetin sich dann mit ihr in Verbindung setzt. Dann hatten wir als nächstes Thema Freifunk Bund-Land. Da sind ja noch ein paar Infos reingekommen über die Liste und die Sandra Steinkühler aus dem Landtag hatte mir noch was zugeschickt. Das habe ich in das Pad auch mit reingesetzt. Also im Prinzip könnten wir langsam anfangen, aus den ganzen Einzelinfos dann ein oder zwei oder drei Beiträge zu schreiben. Da müssen wir mal gucken, wer auch Lust hat, da alles dran mitzuschreiben. Gibt's da Freiwillige? Wäre ja eigentlich was hier für den Daniel Wagner oder wir könnten auch mal den Michael Theine fragen. Da war doch so viel drin schon, oder? Ja, es geht darum, daraus einen Beitrag zu schreiben. Es geht jetzt nicht darum, die Infos zu sammeln. Die Infos haben wir schon, sondern halt einen Autor, der das macht, weil wir brauchen ja schon immer ein paar mehr als nur zwei oder so. Boah, das ist richtig viel, nicht gerade. Ja, das Pad ist richtig voll, ne? Wahnsinn. Ist ja nicht so, dass wenn man manche fragt, nicht gleich eine Antwort gibt. War das das gleiche Pad, was du auch auf dem Kommunalliste genannt hast? Ja, genau. Also wie du siehst, die haben da alle richtig kräftig eingetragen. Und von daher, Informationen haben wir viele. Wir müssen da nur irgendwie einen sinnvollen Text draus machen, dass die Städte und so auch ein bisschen drin vorkommen. Also das muss man halt sensibel machen. Also dass es nicht einfach nur so eine öde Aufzählung wird, sondern dass das ein bisschen interessant ist. Das ist echt viel, ne? Also ich höre jetzt hier keinen direkten Freiwilligen raus. Dann muss ich mal gucken, ob mir einer einfällt, den ich mal so frage. Ja. Sollen wir dann zum nächsten Thema gehen? Hier haben wir dann nochmal drin stehen das Interview mit Simone. Also wie gesagt, das ist in Arbeit. Simone hat mir heute geschrieben, dass sie glaubt, dass sie übermorgen oder so die Antworten soweit hätte. Dann könnten wir anfangen, das ein bisschen zu bearbeiten und zu redigieren. Zu den nächsten Themen, Elektroscooter, hatte ich Melanie nochmal angesprochen. Zu Elektroscooter, Gewerbesteuer und dem etwas weiter unten stehenden 3%. Und sie hat mir gesagt, sie wollte mit den 3% anfangen. Und also das sind Sachen, die sind da noch in Arbeit. Ich kann nicht genau sagen, wann das dann kommt. Da ist auch nochmal Freifunk, ne? Das ist das gleiche Pad, glaube ich. Das ist das gleiche, ja. Das kann man dann wieder rausnehmen. Das war so ein Copy-Paste-Dings. Nee, ich glaube, dass wir mit den Sachen, die da jetzt schon waren, erstmal genug zu tun haben, glaube ich. Ja, ne? Und es kommen ja auch noch die Tage, also die Termine. Ja, genau. Da müssen wir mal gucken gleich, dass wir das noch ergänzen. Hier, Global Marihuana March. Genau. Der kommt unten. Japan-Tag? Okay, der ist später. Ja, genau. Also wir haben ja auf der Weimarer Pressetagung auch vom Olaf Konstantin Krüger gelernt. Es schadet nichts, wenn man zu einem und demselben Event teilweise drei Beiträge macht. Einen vorher, einen direkt zum Antackern, wenn das Ding kommt, und dann einen Nachbericht. Und das kann man natürlich bei manchen von diesen Events dann auch machen, dass wir da vorher drauf hinweisen und dann am Ende hinterher schön mit Fotos und so sah es aus, berichten. Das ist bestimmt beim Japan-Tag am schönsten. Ich habe ein paar Sachen hier im Pad durchgestrichen, weil ich nicht glaube, dass sich da in nächster Zeit was tut. Falls ihr das anders seht, können wir sie wieder sichtbar machen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, der Masch schreibt das nicht mehr und die anderen Sachen machen wir irgendwie auch nicht richtig fertig. Dann haben wir hier stehen, neuen Text zur Sperrklausel schreiben. Das ist das, was ich eben sagte, dass die Melanie da angefangen hat. Und da müssen wir natürlich dann vorher nochmal gucken, inwiefern wir uns dann mit der Fraktion abstimmen oder nicht, ob wir das machen oder wann wir das machen. So, dann würde ich weitergehen. Social Media hatten wir beim letzten Mal schon drin stehen. Das habt ihr, glaube ich, in der LAFO-Sitzung gemacht. Da gab es dann diesen Antrag auf Beauftragung oder so, ne? Ich darf ich noch mal ganz kurz unterbrechen? Ja. Mir ist aufgefallen, dass wir mal ein Pad angelegt haben für eine Themenreihe Demokratie retten. Ja, genau. Und wenn ich mir das Pad angucke, da steht dann zum Beispiel das auch mit Sperrklausel drin. Aber diese Themenwoche ist, glaube ich, so ein bisschen eingeschlafen, kann das sein? Ja, die sind bisher noch nicht weiter gediehen, das stimmt. Aber vielleicht kann man das so im Auge behalten, dass man den einen oder anderen Artikel einfach in diese Themenwoche packt. Ja, wolltest du das dann vielleicht einfach nochmal hier, das Bett nochmal reinsetzen, dass wir das dann vielleicht da so verbinden, wie du gesagt hast? Wo soll ich das denn hinpacken? Bin gerade irritiert. Ja, vielleicht da, wo wir das eben hatten mit den 3%, dass wir da die Woche reinsetzen oder so. Da so Zeile 187, 186, genau. Irgendein Vorschlag, für wann wir das dann so anpeilen sollten? Jetzt so im Laufe des Mai oder Anfang Juni oder? Also ich denke, dass das ein bisschen Zeit braucht und ja, vielleicht so im Juni, so vor den Ferien. Ja, finde ich gut, ja. Mhm. Vor den Ferien und nach diesen ganzen fürchterlichen Feiertagen, die jetzt kommen. Ja, das wird schlimm werden, ne? Okay, dann würde ich, wenn das okay ist, nochmal auf diese Geschichte mit Pipi Might kommen. Hattet ihr das in der LAFO-Sitzung drin? Ich habe die Sitzung nicht komplett gehört. Wir hatten gar keine LAFO-Sitzung. Gar nichts? Auch keine, wir sprechen mal miteinander Stunde oder so? Sprechstunde, aber die haben wir nicht aufgenommen. Ach so. Geht es um die Beauftragung? Ja, genau, weil beim letzten Mal hattest du, glaube ich, gesagt, ob das nicht eher in die LAFO-Sitzung gehört. Und das hatte ich hier noch so im Kopf. Ich habe nur keine Ahnung, wie das Ergebnis ist. Naja, und wie gesagt, es gab ja keine Sitzung seit unserer letzten Sitzung. Aber ich habe es auch verpennt. Ich glaube, ich wollte einen Mieter anschreiben, dass er uns die Leute nennt nochmal, die da rein müssen und die so einen Schein oder ja so einen Nachweis im Prinzip brauchen, um da vernünftig arbeiten zu können. Und dann wollten wir das als AGÖA, glaube ich, an den LAFO als Antrag stellen. Ja, okay, also müssen wir das im Prinzip dann noch machen, ne? Ja. Ja, dann machen wir das doch. Ich schreibe mir das nochmal auf den To-Do-Zettel, dass ich Miete nochmal anspreche. Es gab ja wohl auch im letzten Jahr schon einen Text, den sagte er, hat Sasa damals gemacht, den könnte man ja einfach kopieren und das Ganze dann nochmal neu machen. Ja, okay. Dann würde ich hier jetzt weitergehen. Wir haben hier stehen Website NRW. Wie wir ja eben schon gesagt haben, wir waren ja auf dem Pressetreffen in Weimar und der Paki kann da sicher das noch detaillierter sagen. Was ich so gehört habe, war, dass eine Gruppe von Codern und Designern sich jetzt zusammentun, um die CI des Bundes bis zum BPT in Würzburg fertigzustellen, also wie das neu aussehen soll. Und die Landesverbände werden danach ausgerichtet und runtergebrochen bis auf die KVs, dass im Prinzip ein einheitliches Erscheinungsbild der Partei bis in den einzelnen Kreisverband runtergeht. Das kann man so sagen, Paki, ne? Ja, es ist so ein zweischieniges Ding und ich werde das nicht alleine machen. Also da sind noch ein paar Leute mehr gefragt. Ich koordiniere das noch zusammen mit dem Boris, dass die Leute zusammenkriegen. Und zwar wird es eine Arbeitsgruppe geben für die CI, also eine Überarbeitung auch. Der Boris kümmert sich um die Webseite bzw. das WordPress-Team. Ja, was mir dabei auch gefallen hat, war, dass da auch die Aussage kam und die ganzen alten Sachen, die sammeln wir dann ein, also die alten Logos und so, packen die in so eine Art Archiv und haben dann im Wiki tatsächlich nur die neuen aktuellen. Das, wenn das dann wirklich so ist, fände ich richtig gut. Mhm. Denn wir müssen es den Leuten auch ein bisschen leichter machen, da irgendwelche Dinge zusammenzubasteln. Weil das da so besprochen worden ist, habe ich das, was wir vorher drin stehen hatten, mal durchgestrichen. Weil das andere ist ja praktisch so das, was die Information vorher überschreibt. Jetzt wird ja diese Gruppe gebildet. Genau. Dazu kommt auch noch, dass wir wahrscheinlich uns an einem Wochenende mal treffen und das in Abstimmung aufeinander machen. Ja, genau. Dann haben wir hier stehen Krähennest. Martin Zieruth möchte sich das mal anschauen. Ich denke, da ist er sicher noch nicht zugekommen. Dann haben wir als nächsten Punkt den Newsletter. Wir haben am Wochenende mit Ingo gesprochen und waren der Ansicht, dass wir jetzt, wenn der Mai gekommen ist und so die ersten Stände hinter uns sind, dass wir dann nächste, übernächste Woche mit dem Newsletter starten und er uns seine Infos gibt, was er so gemacht hat und wir unsere dazufügen und wir das in einer relativ kurzen Form dann rausgeben. Kompass, am Bremen hat sich nichts geändert, das war ja gestoppt worden, wie ich inzwischen gehört habe, aus finanziellen Gründen. Die wollten also nicht weiteres Geld ausgeben, sondern alles für Bremerhaven einsetzen. Ich habe am Freitag in der Post gehabt, zwei Hefte Bremerhaven, habe die dann mitgenommen nach Weimar. Der Harry Hensler hatte Gott sei Dank aber noch 30 andere dahin geordert. Das heißt, wir konnten auf der Tagung dann auch das Heft zeigen. Das ist wirklich sehr schön geworden, auch vom Druck her. Und ist eigentlich gut angekommen. Konnte mir jetzt wirklich nicht meckern. Ich hatte noch das NSA-Sonderheft mit und wir haben die da verteilt. Über Twitter sind dann auch ein paar Fotos gegangen. Also war schön, kann man nicht meckern. Die P-Shop-Listung ist jetzt durch. Soviel ich weiß, ist das Heft jetzt über den P-Shop zu ordern. Mhm. Ja, dazu möchte ich noch kurz ergänzen, ja, dass die Rückseite auf dem Pressetreffen in Weimar wurde die von dem Schnappi als Bild auf Facebook gepostet und die kam sehr gut an. Sich rasant verbreitet auf alle sozialen Netze. Ja, ne, mit dem Leinenzwang, das ist cool. Ja, das ging sogar so weit, dass einzelne Leute das als Profilbild genommen haben. Ja, genau, richtig. Unter Analyse habe ich eingetragen, Statistiknachtrag zur innerparteilichen Beteiligung. Der Michael Renner hat mir das in Weimar gegeben, und zwar Teil 1 von Masch, 939 Zugriffe, der von Foti 1985, der von Jens Seipenbusch 1595, und der von Christos, der als letzter und dann auch wirklich direkt zum LPT kam, 543. Wäre der etwas früher gekommen, hätte er vielleicht auch ein paar mehr gehabt. Und was man auch sagen muss, ist, sie sind in den Kommentaren durchaus sehr kontrovers besprochen worden, die Beiträge. Das heißt, eigentlich hat das gut hingehauen, dass die Leute dieses Thema aufgegriffen haben und vorher diskutiert haben. Also hat mich doch überrascht, dass das so funktioniert hat. Kurze Nachfrage, sind das Sachen, die auf der Flaschenpost veröffentlicht wurden? Haben wir da einen Link dazu? Dann könnten wir den damit reinpacken. Ja, kann ich raussuchen. Das sind die vier Beiträge sind da veröffentlicht worden. Wir haben das so gemacht, dass wir immer nur den Anfang, wir haben die Beiträge ja selber hier gesammelt und haben die der Flaschenpost fertig gegeben. Die waren also fertig redigiert und alles. Und die haben dann den gesamten Beitrag veröffentlicht. Wir hatten vorher immer nur den Anreißertext oben, weil wir ja gesagt haben, dass die NRW-Seite ist etwas für Beschlüsse und so weiter und nicht für Meinungsartikel und deshalb hatten wir das über die Flaschenpost gemacht und unsere Zugriffe kann der Paki vielleicht sagen, dass das, ich denke, das werden weniger gewesen sein, weil bei uns ja auch nur der Anreißer war und nicht der ganze Text. Okay, ich habe nämlich schon den ersten gefunden, glaube ich. Ja, stimmt. Dann schreibe ich hier einfach mal ETC rein, dann können die Leute sich das raussuchen, falls hier jemand irgendwie über das Protokoll hinterher das finden möchte. Ja, ich kann das auch hinterher reinsetzen. Also ich fand das interessant und ich denke, das sollten wir öfter machen, sowas, dass wir Themen einfach auch über die anderen Medien ein bisschen kontrovers diskutieren lassen. Fand ich gut, dass das so funktioniert hat und dass die Leute miteinander gesprochen haben. Jetzt hat einer den Teil 2 gelöscht. Hm? Echt Teil 2? Ja, da steht jetzt Teil 1 und Teil 3. Der Teil 2 mit den Zahlen von Food ist jetzt fort. Der ist bei mir noch da. Ich habe das nur da drunter gesetzt und nicht da drüber. Also bei mir steht noch 1, 2, 3. Aha, bei mir nicht. Welche Zeile seid ihr jetzt? 239. Ich mach mal. Einmal vielleicht Reload machen oder so. Nee, bei mir ist auch alles sauber. Also bei mir fehlt auch Teil 2, ist sehr eigenartig. Teil 2 ist weg, ja. Steht jetzt nur noch der Link. Ich habe jetzt den Teil 2 unter den Teil 2 kopiert, der ist aber komischerweise gelb. Ich mache mal einen Reload. Also ich habe das jetzt wieder reingesetzt mit den Zahlen. Ja, prima. Ich setze nachher einfach die anderen Links noch drunter. So, dann hätten wir hier unter Veranstaltung stehen, Kongress Ökonomie der Zukunft am 23. Mai in Dortmund. Ich weiß nicht, ist da irgendeiner oder hat da irgendeiner eine Meinung, was er dazu schreiben will? Und das Vernetzungstreffen Kommunales am 6. Juni im Unperfekthaus, ich denke, da sind ja doch einige von uns, ne? Machen wir da einen Vorbericht oder machen wir da eher einen Nachbericht? Wann ist das genau? Moment, ich habe die Zeile verloren. Zeile 255, der 6. Juni. Ja. Ich würde einen Nachbericht machen. Ja, ne? Oder halt fragen, ob jemand einen macht, der da ist. Irgendeinen Vorschlag, wen wir fragen sollen? Also Toso hat sicher viel zu tun. Wer würde euch einfallen? Ist der Markus Drenger oder der Carsten Spengler da auch? Paki, weißt du das? Zu was jetzt genau? Zum kommunalen Vernetzungstreffen am 6. Juni. Ja, aber da würde ich eventuell den Masch fragen. Ja, aber das ist gut. Das ist gut, ja. Mhm. Weil, ne? Oder eventuell Masch mit Hans Emanuel zusammen. Das ist gut. So. Dann haben wir ja als nächstes im April noch ein paar Resttermine. Ich glaube, das ist ein bisschen kurzfristig. Tag der Arbeit, 1. Mai, hatten wir schon gesagt. Da werde ich den Toso gleich anschreiben. Wer will denn was zu dem Global Marihuana March machen? Ich glaube, die Dortmunder sind da dran. Ich guck mal gerade, auf der Dortmunder Mailing ist schon mal nicht irgendwas gesehen zu haben. Ja. Für den Japan-Tag habe ich ja Chefin und mich eingetragen. Jawohl. Chefin oder Chefe? Chefin. Ist gut. Ja, aber ich denke mal, ich schaue mal vorbei. Ja, Fotos kriegen wir auch. Also. Global Marihuana-Tag ist in Köln. Ist zwar auch in Dortmund, aber... Soll ich die Mia-Propheten mal fragen? Ja, frag die mal, ob die da was machen. Ich finde gerade nichts. Ja, die wohnt ja da. Ah, ich hab's hier. Der Tom Geffe macht auf jeden Fall was. Also, die machen auf jeden Fall was. Sind auch offizielle Unterstützer auf der Homepage. Haben irgendwie Werbematerialien und bei den Orga-Treffen wohl auch dabei gewesen. Da Ansprechpartnerin ist die Aki. Ah ja. Aki Nofts. Ich habe die Mia mal angeschrieben. Ja, das kann nicht viel falsch sein. Und in Dortmund, Flyer, Plakate, Aufkleber, Buttons, Tütchen mit Handsamen, Live-Musik und so weiter und so fort. Ja, die sind da wohl auch mit in der Orga drin. Da wäre die Ansprechpartnerin die Nadja Reigel. Könntest du die ansprechen? Kann ich machen. Soll ich die fragen, ob sie darüber einen Blogpost schreibt oder uns mit Infos versorgt? Ja, eins von beiden, je nachdem wie sie will. Das ist ja noch ein paar Tage hin, da kann man ja noch was machen. Vaku hat ja auch den CSD eingetragen, da müssen wir natürlich auf jeden Fall auch was machen, das stimmt. Also, da der CSD in Düsseldorf immer der erste überhaupt ist, wäre es ja vielleicht nicht verkehrt, so einen allgemeinen Bericht zu schreiben, warum sich Piraten da eigentlich engagieren, mit so einer unten noch eine Termintabelle, wo überall CSDs sind, dann in NRW in Folge. Würdest du das machen wollen? Ich kann das in Angriff nehmen, aber so einen allgemeinen Text, ich weiß nicht, kann man da die Piraten mal ansprechen oder so? Bestimmt, ne? Weiß jemand, wen ich da konkret ansprechen könnte? Also früher hätte ich immer gesagt, den Ali. Wie ist das mit dem Michael Melter? Ist das nicht jetzt der Queerbeauftragte? Soll ich den mal fragen? Ja, gerne. Also, weil ich wüsste jetzt nicht, wen ich da ansprechen sollte. Ich schreibe dem mal eine DM gleich. Ja, und wenn ich dann hier so reingucke, sind wir eigentlich da auch schon mit der offiziellen Agenda durch. Gibt's noch Themen? Hört sich nicht so an. Paki, hast du noch ein paar Statistiken oder so? Moment, ich hab gerade die Mail noch an die Nadja. Achso. So, Statistiken. Das war jetzt von letzter Woche, ne? Ja. Ich guck mal gerade rein. War ja nicht viel. Mich hat der Nico Kern gefragt, wie denn seine Beiträge gelaufen sind zur Parteienfinanzierung. Und musste ich ihm sagen, weiß ich noch nicht. Vielleicht hast du die ja auch. Die waren die Woche davor. Ich glaube, die haben wir gar nicht auf Social Media. Warte mal, ich guck mal gerade. Ach so. Wir haben beim Kompass jetzt seit gestern ein neues Statistiktool. Das wollen wir jetzt mal testen. Ich kann ja gerne dann mal gucken, wie die Erfahrungen damit sind, was man damit so sehen kann und wie datensparsam das ist. Dann können wir ja vielleicht mal schauen, ob wir nicht auf der NRW-Seite auch ein etwas Schöneres verwenden als bisher. Also wie gesagt, Leinenzwang für Geheimdienste, das Bild aus dem Kompass lief super. Es hatte eine Reichweite von 2000. Cool. Der Rest war weit drunter, also maximal war Deutscher Handverband und Harald Wiese. Also kann man sagen, so Bilder lohnen sich, sollte man öfter machen, ne? Ja. Und, okay. Ja, die Tendenz, was die Gesamtgefällt-mir-Angaben angeht, bleibt. Wir verlieren nicht mehr so massive Likes. Es hält sich so die Waage bei 4.100 ungefähr. 4.130. Also ist auch leicht steigend so seit Anfang April. Schön. Am 1. April hatten wir 1.117, jetzt haben wir 11 mehr bis Ende des Monats. Dabei haben wir die letzte Woche jetzt gar nicht so wahnsinnig viel gemacht. Naja, da war der Blogpost jetzt hier von über die OGS-Veranstaltung von der Moni, dann hat nur Kommunal ein paar Sachen, Piratenmal, Bilder aus vom LPT, ja, das war's im Prinzip schon. Und auf Facebook, auf Twitter muss ich jetzt nochmal gucken. Also wenn wir Zeit haben, wenn wir noch mehr Kategoriebilder für den Blog basteln und dann können wir ja schauen, dass wir dann gleich auch die Social Media Bilder dazu machen. So, wir haben natürlich nach dem LPT haben wir auf Twitter nicht mehr so viel Aktivität. Das ging natürlich da sehr stark hoch. Deswegen halten sich die Top-Tweets und die Top-Erwähnungen immer noch rund um diese Detektei. Wir haben aber im Vergleich zu März haben wir doppelt so viel Tweet-Impressionen. Doppelt so viel Tweets. Und mehr als ein Drittel mehr Profilbesuche und statt minus 26 neue Follower, minus 18 Follower. Und ja. Erwähnungen auch das Doppelte. Also im März waren es 300 und im April sind es 600. Das liegt aber auch daran, dass ich mittlerweile, wenn ich Sachen twitter, mit meinem Privataccount, die mit dem Piraten-NRW-Account auch schon mal retweetet, beziehungsweise umgekehrt, ich einfach auf dem NRW-Accounts jetzt häufiger drauf bin, weil ich festgestellt habe, dass den kaum einer bedient. Da müssen wir irgendwie müssen wir noch ins Social Media Team holen. Ich mache das wieder hauptsächlich allein. Ja. Ja, das haben wir ja oft, dass die Decke da ein bisschen dünn ist. Ja, obwohl ich das eigentlich schade finde. Also, weil das macht eigentlich einen riesen Spaß. Ich frage nochmal rum. Also der Might, den könnte ich vielleicht nochmal ein bisschen aktivieren. Ja, das ist gut. Also wie gesagt, so vom Programm her wäre ich durch. Habt ihr noch was? Sonst würde ich dann den offiziellen Teil der Sitzung beenden. Wir haben jetzt 22 Uhr. Herzlichen Dank an alle, die heute gekommen sind. War wie immer eine schöne Sitzung und ja, dann können wir jetzt aufhören mit der Aufnahme. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.